Ich weiß nicht, ob es Sie für Ihre Nachforschungen interessiert, aber heute, Mr. Monk, habe ich etwas Wunderbares erlebt. Ich bin über London hinweggeflogen. Die Stadt lag klein wie Spielzeug entlang dem glitzernden Band der Themse. Ich bin weitergeflogen, nach Norden, über die grünen Hügel. Im Osten sah man schon die See. Den Felsen, auf dem das Schloss von Edinburgh steht, habe ich zu spät bemerkt. Meine Flügel streifen die Mauern. Ein Geräusch wie das Brechen von Holz oder von Knochen. Ich stürze und stürze. Aufgewacht bin ich in dem Loch, in dem ich warte, dass man mich verurteilt und hängt. Dunkler Grund. Kriminalhörspiel von Marina Dietz. Nach dem Roman von Anne Perry. Zweiter und letzter Teil. Seit 2 Tagen regnet es ununterbrochen. Und der Ofen in meinem Zimmer in der Altstadt zieht nicht. Das passt zu der trostlosen Lage. Hester Latterly wird beschuldigt, ihre Patientin Mrs. Mary Farallon auf der Zugfahrt von Edinburgh nach London mit einer doppelten Dosis eines Herzmittels vergiftet zu haben. Aus Habgier, um eine Brosche in ihren Besitz zu bringen. Übermorgen beginnt die Verhandlung, hier in Edinburgh. In einer Stadt, in der die Farallons zu den angesehensten Familien gehören. Und ohne einen engagierten Verteidiger wie Rathbone, der als Engländer Hester nicht vertreten darf. Und dieser Schotte, den er damit beauftragt hat. Ein Whisky? Danke, ich trinke nicht während der Arbeit. Oh, sehr lobenswert, Mr. Monk. Nun, Ihr Fleiß in Ehren, aber was Sie bisher für mich zusammengetragen haben, das beweist schon, dass Miss Latterly auf der Reise und im Haus der Farallons keine Gelegenheit hatte, die Giftdosis zu besorgen oder zu präparieren. Aber sie ist doch Krankenschwester. Vielleicht hatte sie das Digitale schon bei sich. Was? Für den Fall, dass sie jemand findet, den sie vergiften kann? Als Verteidiger muss ich immer mit bedenken, was mein Kollege von der Anklage denken könnte. Sie und Rathbone scheinen ja felsenfest von der Unschuld dieser Miss Latterly überzeugt zu sein. Ja, und wenn Sie sie kennenlernen, sind Sie das auch, falls Sie auch nur einen Funken Menschenkenntnis besitzen. Ich dachte zunächst, Rathbone hätte ein Auge auf die Dame geworfen, aber jetzt sehe ich, dass Sie es wohl sind. Nein, es fällt sich keineswegs so wieder... Sie müssen mich entschuldigen. Ich habe nur gerne klare Verhältnisse. Und Mr. Monk, ich bin Ihnen bei diesem schwierigen Fall wirklich dankbar für jeden brauchbaren Beweis, den Sie mir für die Schuld irgendeines anderen liefern können. Aber als Ermittler der Staatsanwaltschaft, als der Sie sich ja ins Haus der Farallons eingeschlichen haben, sollten Sie nicht offenen Umgang mit dem Gegner, also mit mir, pflegen. Das nächste Mal bitte mehr Diskretion und den Hintereingang. Er sieht zwar aus wie ein träger alter Braunbär, dieser James Argyle, aber wie er mir soeben zeigte, hat er durchaus noch Zähne und Klauen. Die wird er brauchen, denn ich, die selbsternannte Stütze der Verteidigung, habe immer noch nicht die geringste Ahnung, warum eines der Mitglieder der Farallon-Familie Hester Latterly als Werkzeug für seinen heimtückischen Anschlag missbraucht hat. Und nur noch heute, 2 Tage vor dem Prozess, kann ich mich im Haus der Mörder selber umsehen. Pass auf, Alistair. Schach und Matt. Una, du hast schon wieder gewonnen. Das war kein Kunststück. Sogar die Gespräche, die ich heimlich belausche, kommen mir wie verschlüsselte Botschaften vor. Und ich kenne den Code nicht. Du bist unkonzentriert, kleiner Bruder. Ich mache mir Sorgen. Wegen... Nein, aber es ist immer wieder eine schwierige und riskante Entscheidung, wie man bestimmte Anliegen bearbeiten soll. Man kann so viele Fehler machen und in letzter Zeit... Hexenkraut und Drudenfuß. Unwetter draußen bleiben muss. Seit wann haben wir eigentlich dieses Spiel? Seit dem Gewitter an Vaters Geburtstag. Wir saßen in meinem Bett und klapperten mit den Zähnen. Ja, und dann sagtest du, ich kenne einen Zauberspruch, der band den Blitz. Unwetter draußen bleiben muss. Hast du das damals selbst geglaubt? Nein. Ich hatte genauso viel Angst wie du. aber ich spürte, wenn wir es beide zugeben, sind wir verloren. Noch eine Partie? Ihren kleinen Bruder, den Prokurator, hatte sie wohl immer schon fest in der Hand. Aber nach dem Tod ihrer Mutter ist ohne Zweifel sie die eigentliche Autorität im Haus. Hochgewachsen, mit tadelloser Haltung, wirkt Una McIver auf mich wie ein blondes, verfeinertes Ebenbild von Hester Latterly. Hester ist oft uncharmant, kratzbürstig, eigensinnig. Ich glaube, ich könnte mittlerweile selbst jemanden umbringen, wenn sie dadurch gerettet würde. Mr. Monk? Noch eine Tasse Tee? Bitte? Nein, danke. Sie ermitteln nicht im Auftrag der Staatsanwaltschaft, habe ich recht? Mrs. Farallein, ja, Sie haben recht. Ich dachte es mir, seit dem Abend, an dem Sie mir zur Werkstatt nachgegangen sind. Niemand wird mich je davon überzeugen können, dass Hester Latterly ihre Schwiegermutter vergiftet hat. Aber das heißt, dass es jemand von uns gewesen sein muss. Ich kann mir nicht vorstellen, wer. Sie wollen es sich nicht vorstellen. Was erwarten Sie von mir? Natürlich bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mein Geheimnis nicht verraten. Aber, Mr. Monk, es ist meine Familie. Meine Eltern sind früh gestorben. Ich habe keine Verwandten außer den Farallines. Sie mochten Ihre Schwiegermutter. Mehr als das. Mary war für mich Mutter und Freundin. Und trotzdem würden Sie jemanden schützen, der Sie ermordet hat. Und wenn man Hester Latterly hängt, dann sind Sie mitschuldig an Ihrem Tod. Das ist nicht fair. Nein, das ist es nicht. Doch Fairness ist ein Luxus, den ich mir jetzt nicht mehr leisten kann. Die Frau des Prokurators als Informantin, sehr gut. Nur, wieso schließen Sie die Dame Deirdre so schnell aus dem Kreis der Verdächtigen aus? Sie ist zu sehr beschäftigt mit einer harmlosen Verrücktheit. Sie hilft einem genialen Mechaniker beim Bau eines Flugapparates. Und zwar mit dem Geld, das sie von ihrem Gatten für ihre Garderobe bekommt. Fliegen? Verrückt für wahr. Und der alte Major Farallein, Onkel Hector, ist wohl auch nicht bei Verstand oder im Begriff, den Rest, den er noch hat, zu vertrinken. Ich habe das Gefühl, dass er manchmal die Rolle des Säufers nur spielt. Jedenfalls hat er die ganze Zeit nichts ausgeplaudert. Er hat Mary Farallein wohl sehr verehrt, bevor sein älterer Bruder Hamish sie ihm vor der Nase weg heiratete. Aber eher unwahrscheinlich, dass er sie jetzt in einem Anfall verspäteter Eifersucht umbrachte. Alistair, der älteste Sohn, scheint mir zu jung und zu schwach für den verantwortungsvollen Posten des Prokurators. Sind Fehler in seiner Amtsführung bekannt? Leider ist mir kein Trick eingefallen, um an Akten zu kommen. Gerüchte. Es gibt ein paar Gerüchte. Ja. Ich weiß jemanden, mit dem Sie reden können. Weiter. Kenneth, der jüngere Bruder, Buchhalter der Familiendruckerei, auch keine starke Persönlichkeit, hat eine Liaison mit einer Schönen, die wild entschlossen ist, nie wieder Hunger zu leiden. Die Familie stört das nicht, angeblich. Solche Geliebten kosten oft mehr Geld, als auch ein gut bezahlter Buchhalter auf die Hand bekommt. Ich verfolge das weiter. Jetzt die Damen. Die jüngere Tochter, Griselda Murdoch, verheiratet in London, werdende Mutter, sicher nicht die Ausführende des Plans, aber vielleicht... Ist schon notiert. Bleibt nur noch Una McIver, die älteste Tochter, an der nun wirklich nicht der geringste Schmutz zu haften scheint, es sei denn, man verurteilt eine Frau wegen ihres energischen Wesens. Sie ist Witwe. Mr. McIvers Ableben... Ein Reitunfall. Den damaligen Arzt befragt, ebenso dem Pferdeknecht. Mr. McIver ritt gerne wie der Teufel und das Pferd war als schwierig bekannt. Ausgezeichnet, Mr. Monk. Ich glaube, wir verstehen uns. Wenn wir die Fassade dieser Familie schon nicht zum Einsturz bringen können, muss sie wenigstens vor den ehrfurchtsvollen Augen der Geschworenen ein paar ordentliche Risse bekommen. Aber wir dürfen nur so viel Schmutz werfen, dass er nicht auf uns zurückfällt. Umgekehrt lassen wir unsere Klientin in strahlendem Licht scheinen. Ihren tadellosen Einsatz als Krankenschwester im Krimkrieg. Denn ich werde Florence Nightingale höchstpersönlich in den Zeugenstand rufen. Das ist großartig. Ja. Ich hoffe nur, sie kann rechtzeitig zur Stelle sein. Die Zeit spielt in diesem Prozess eine verhängnisvolle Rolle. Ja, das ist mir bewusst. Sie haben mit Miss Latterly gesprochen. Was ist Ihr Eindruck? Ich habe zwar nicht Ihre Menschenkenntnis, Mr. Monk, aber ich würde sagen, sie verdient es, dass wir für sie kämpfen. Mit allen Mitteln. Die Verhandlung ist eröffnet. Es ist sinnlos. Sie haben mich schon verurteilt. Ihr Hass nimmt mir den Atem. Er steht in ihren Augen, ist greifbar im Raum. Ich werde nie wieder den Fehler machen, in der Menge nach einem vertrauten Gesicht zu suchen. Sie kann mich nicht gesehen haben. Gehen wir einmal davon aus, dass Miss Letterly tatsächlich keine Gelegenheit hatte, während der Bahnfahrt oder im Haus der Farrellines die tödliche Dosis zu besorgen oder zu präparieren. Aber sie ist doch Krankenschwester. Vielleicht hatte sie das Digitalis schon bei sich. Ach, für den Fall, dass sie jemanden findet, den sie vergiften kann. Gilfather, der Ankläger. Er ist sich seiner Sache sehr sicher, vielleicht zu sicher, sodass er über eine Nachlässigkeit stolpern könnte. Ich rufe in den Zeugenstand Mrs. Una MacIver. Ist Argyll sich etwa auch von ihr beeindrucken? Dieses devote Gesäusel. Warum wagt er sich nicht weiter vor? Mrs. MacIver, Sie sagen also, Ihre Schwester, Mrs. Griselda Murdoch, habe den Diebstahl der Brosche in London sofort entdeckt? Ja, das trifft zu. Aber wie ist das möglich? Nun, sie hatte Mutters Koffer ausgepackt und... Einen Augenblick. Ihre Mutter war soeben verstorben und Ihre Schwester hat als erstes deren Sachen ausgepackt? Ich meine, niemand hat sie mehr benötigt. Gewöhnlich würde man sie doch einfach eingepackt stehen lassen für die Rückreise. Es sei denn, man sucht etwas, das man unbedingt finden oder gerade nicht finden will. Einspruch, Euer Ehren! Das sind Unterstellungen der übelsten Art! Ruhe! Ich darf um Ruhe bitten! Mr. Argyll, ich warne Sie! Meine Schwester hat in der Tat etwas gesucht. Das hören wir zum ersten Mal. Griselda war schon immer über die Maßen besorgt um ihre eigene Gesundheit und jetzt um die ihres ersten Kindes. Sie wollte in ihrem Zustand nicht reisen, aber sie wollte Mutter unbedingt sprechen. Sie fürchtete, dass ihr Kind nicht normal sein könnte. Wie kam sie zu dieser Vermutung? Unser Vater starb an den Folgen eines Fiebers, das er sich während seiner Zeit beim Militär in Übersee zugezogen hatte. Und Griselda bildete sich ein, dass dieses Leiden erblich sein könnte. Wenn sie einmal Angst hat, ist sie nicht mehr so schnell zu beruhigen. Nur Mutter konnte das. Und deshalb wollte sie nach London fahren, um unserer Schwester alles persönlich zu erklären. Ihr Gepäck hat Griselda durchsucht, in der Hoffnung, wenigstens etwas Schriftliches zu der Sache zu finden. Es tut mir leid, dass ich bisher nicht davon gesprochen habe. Aber ich hatte gehofft, dieses Thema nicht vor der Öffentlichkeit ausbreiten zu müssen. Danke, Mrs. MacIver. Keine weiteren Fragen. Argyls erster Versuch, einen Schatten des Zweifels auf die Familie zu werfen, ist gescheitert. Die Sympathie auf der Seite der schönen, aufrechten Dame in Trauer, die zu solch privaten Enthüllungen gezwungen wurde. Hast das Gesicht in einem Augenblick der Hoffnung. Ein Licht, das sofort wieder erlischt. Ich habe noch einiges zu erledigen an diesem Tag. Als ich vor dem Haus meiner Wirtin ankomme, ist es schon dunkel. Endlich! Ich dachte schon, Sie bleiben die ganze Nacht weg. Es ist Farrellyne. Was tun Sie denn hier? Das ist doch gefährlich. John wartet an der Ecke. Onkel Hector, er war betrunken. Aber nicht so schlimm wie sonst. Es gab einen Streit, weil er behauptet hat, jemand würde die Geschäftsbücher der Druckerei fälschen. Die Buchhaltung macht Kenneth. Onkel Hector hat ihn nicht direkt beschuldigt. Aber er hat etwas Ähnliches schon vor einiger Zeit gesagt. Ich habe nur nicht darauf geachtet. Das ist alles. Danke für Ihre Hilfe, Mrs. Farrellyne. Wenn Sie und ich lügen, dann sagen wir tun es für einen guten Zweck. Ich frage mich, ob der Mörder vielleicht seinen Zweck für ebenso gut gehalten hat. Ich bin fast sicher, dass es so ist. Am liebsten würde ich von früh bis spät mit John an dem Flugapparat bauen. Ich bin süchtig danach, wie Onkel Hector nach der Flasche. Seien Sie vorsichtig, Mrs. Farrellyne. Ein stadtbekannter Säufer als Zeuge. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Was Major Farrellyne zu sagen hätte, passt doch zu dem, was ich über Kenneth. Das ist mir klar, aber warten wir noch etwas. Es ist mir egal, was Melodram hat mich auch nicht überzeugt. Ich würde diese Griselda Murdoch in den Zeugenstand holen. Die Dame steht kurz vor der Niederkunft. Haben Sie das vergessen, wenn ihr auf der Fahrt von London hierher irgendwas passiert? Nein, nur im äußersten Notfall. Wann ist dieser Notfall für Sie eigentlich gegeben? Wie viel schlimmer muss es denn noch stehen? Mr. Monk, bitte. Ihre Gefühle in Ehren, aber ohne kühlen Kopf haben wir schon verloren. Haben Sie noch weitere Informationen für mich? Leider nichts Wesentliches. Dann erzählen Sie mir das Unwesentliche. Es gibt einen Berührungspunkt der untadeligen Mrs. MacIver mit der Justiz. Aha. Vor einigen Jahren wurde im Haus der Farallines eingebrochen. Der Dieb nahm Silber und einige Bilder mit. Die Polizei kam nur auf seine Spur, weil ein ahnungsloser Käufer den Hehler dieses Diebs anzeigte. Das für teures Geld erworbene Renaissance-Porträt sei eine Fälschung. Das war es auch. Gemalt von Mrs. McIver persönlich. Unglaublich. Aber ich nehme an, sie hat nie etwas verkauft. Ja, natürlich nicht. Man kann keinen Menschen dafür belangen, dass er sich seinen eigenen Wandschmuck im Stil großer Meister verfertigt. Nein, das gibt wirklich nichts her. Wir werden uns an Kenneth Farallein halten müssen. Warum nicht Alistair? Seine Schwester stützt ihn zu sehr. Der jüngste Bruder ist das schwächste Glied in der Kette. Und morgen spielen wir unsere erste Trumpfkarte aus. Ich rufe in den Zeugenstand Miss Florence Nightingale. Nach einem zähen Vormittag kommt Bewegung in die Verhandlung. Unsere bekannte und geschätzte Zeugin ist rechtzeitig erschienen und bescheinigt Hester Latterly die besten fachlichen und charakterlichen Qualitäten. Es fällt doch schwer zu glauben, dass Florence Nightingale sich für eine Person einsetzt, die so etwas Niederträchtiges getan hätte. Aber wer soll es sonst gewesen sein? Einer von den Farallines? Wir kennen auch nur die Fassade von denen. Und wenn es um viel Geld geht... Hier wohl gerade nicht. Keines der Kinder profitiert im Testament vom Tod der Mutter. Alle bekommen das Gleiche. Trotzdem, die Sache mit den zwei Fiolen war schon ziemlich merkwürdig. Mr. Argyle hat das auch ganz klar gesagt. Ja, zweifelt nur gehörig, meine Damen. Treibt den Zweifel euren Gatten in die verstockten Gemüter. Einige der Geschworenen haben schon ungewohnt nachdenkliche Mienen gezeigt. Verdammt, was hat dieser Gilfather jetzt vor? Miss Latterly, Miss Nightingale hat Sie hier als guten Engel dargestellt, der sich aufopfernd um die Verwundeten kümmert, der auf leisen Sohlen zwischen den Betten schwebt, hier eine schweißnasse Stirn wischt, dort einen Verband erneuert, sich sogar aufs Schlachtfeld vorwagt, um beim Licht einer flackernden Lampe eigenhändig eine Notoperation durchzuführen. Aber... war es nicht in Wirklichkeit ein sehr raues Leben, Madame, das Sie dort draußen mit den Soldaten verbrachten, unter Schlachtenbummlerinnen niedriger Herkunft und noch niedrigerer Moral? Viele dieser, wie Sie es nennen, Schlachtenbummlerinnen waren Soldatenfrauen und ihre bescheidene Herkunft entsprach der ihrer Ehemänner. Sie haben die Wäsche gewaschen und sich ebenfalls um die Kranken gekümmert. Und sollten Sie damit andeuten wollen, Miss Nightingale oder eine Ihrer Krankenschwestern seien Soldatendirnen gewesen, dann fällt das auf Sie und Ihre schmutzige Fantasie zurück. Ruhe! Oder ich lasse den Saal räumen! Miss Latterly, Sie haben doch sicher auch viele Männer sterben sehen. Ja, wir konnten so wenig tun. Wie viele waren es? Bitte? Wie viele? Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gezählt. Jeder einzelne von ihnen war ein Mensch und keine Zahl. Sie sind also an den Tod gewöhnt. Sie haben weder Angst noch Abscheu vor ihm, wie die meisten Menschen. Jeder, der sich um Verwundete kümmert, muss sich an den Tod gewöhnen, Sir. Aber man trauert trotzdem um jeden. Tatsächlich? Ich verstehe. Sie wollen die Leute hier glauben machen, ich wisse ein Menschenleben nicht zu schätzen. Ich wäre abgestumpft gegen den Tod. Das ist eine... Ja? Ich habe weder Mary Farallein noch sonst jemanden getötet. Und ihr Tod hat mich weit mehr getroffen als sie. Danke, Miss Latterly, für die aufschlussreiche Vorstellung. Sie haben uns jetzt endlich Ihr wahres Wesen offenbart. Sie sind furchtlos, wortgewandt und sehr von sich überzeugt. Und Sie besitzen nicht die Ihnen zugeschriebene Tugend der absoluten Aufrichtigkeit, Ihr bescheidenes, sanftmütiges Gehabe in den vergangenen Tagen, nichts als Täuschung, wahrscheinlich auf den Rat meines verehrten Kollegen von der Verteidigung. Doch diese Maske ist jetzt ein bisschen verrutscht. Und es fällt nicht schwer, dahinter eine Frau zu sehen, die sich vom Leben nimmt, was sie will, mit allen Mitteln, Verstellung eingeschlossen. Mein Gott. Jedem Tier würde man zugestehen, dass es sich verteidigt, wenn man es töten will. Und wir beanspruchen doch hier, menschliche Wesen zu sein, die nach der Wahrheit suchen. Suchen Sie überhaupt nach der Wahrheit, Mr. Gilfeather? Oder wollen Sie nur jemanden hängen sehen? Und das möglichst schnell und billig. Ruhe! Ich bitte um Ruhe! Ich habe Sie gewarnt, in der Tat. Aber Ihre Auserwählte hört wohl lieber auf Ihre innere Stimme. Ihren verdammten Dickkopf, sie ist nicht meine. Was für ein Feuer! So stelle ich mir Jeanne d'Arc vor dem Tribunal vor. Wenn Miss Letterlys Auftritt die gleiche Wirkung hat, wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Wir müssen es jetzt anders spielen. Ich werde morgen Hector Farallon in den Zeugenstand rufen. Wenn er allerdings versagt... Dann werde ich mich erschießen. Und Ihre Aufgabe wird es sein, zu beweisen, dass ich der gesuchte Mörder bin. Gut, bringen Sie Ihre Pistole gleich in den Gerichtssaal mit. Vor aller Augen, das ist wirkungsvoller. Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, befreien Sie uns bei dieser Gelegenheit vorher noch von meinem Kollegen Gilfeather. Warum bieten Sie mir heute keinen Whisky an? Herr Ankläger, Ihre Frage zielt darauf, einen altgedienten Soldaten Ihrer Majestät als unzurechnungsfähigen Säufer zu beschimpfen. Ja, ich nehme gelegentlich ein Glas mehr zu mir, als meiner Gesundheit gut tut. Aber ich sehe deswegen immer noch klarer als mancher Rechtsverdreher mit seinen Scheuklappen. Anwesende selbstverständlich ausgenommen. Das Erscheinen von Major Farallon im Zeugenstand wäre noch etwas effektvoller gewesen, wenn er nicht am Ende auf der letzten Stufe gestolpert und fast zu Boden gegangen wäre. Aber was er zu sagen hatte, er habe von einer Manipulation der Geschäftsbücher durch eine besorgte Äußerung von Mary Farallon erfahren, das genügt, um Kenneth zu befragen. Mr. Argyle, das ist doch irrelevant. Euer Ehren, sollten die Geschäftsbücher eines Familienunternehmens, dessen Oberhaupt gerade ermordet wurde, Unregelmäßigkeiten aufweisen, kann das wohl schwerlich irrelevant sein. Hier ließe sich vielleicht ein Tatmotiv finden, das mit Miss Letterly nicht das Geringste zu tun hat. Also, Mr. Farallon, ich bitte um Ihre Antwort. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Das ist Unsinn. Es fehlt überhaupt kein Geld. Und Sie sind der Buchhalter. Sie müssen es wissen. So ist es. Das heißt, niemand könnte es so gut verbergen wie Sie, wenn doch etwas fehlen würde. Einspruch, Euer Ehren. Mr. Argyle. Gut, lassen wir dieses Thema. Mr. Farallon, zu Beginn dieses Jahres haben Sie beim Juwelier Ormerod ein Rubinhalsband bestellt. Wie Sie sagten, im Auftrag Ihrer Mutter. Sie haben es abgeholt und einen Teil der Summe angezahlt. Aufgrund der guten Geschäftsbeziehungen zu Ihrer Familie hat Mr. Ormerod gezögert, seine Forderungen geltend zu machen. Aber als er zufälligerweise Ihre Mutter traf und nachfragte, stellte sich heraus, dass sie nichts von dem Halsband wusste. Bekommen hat es eine gewisse Adeline Baker. Die Dame ist Ihnen bekannt. Mr. Ormerod hat hier einfach einiges durcheinandergebracht. Es war ein Missverständnis. Ich hätte ihn selbstverständlich bezahlt. Im nächsten Monat. Und wie wären Sie dann mit einem Mal zu einer so großen Summe gekommen? Ich glaube nicht, dass Sie das zu interessieren hat. Vielleicht haben Sie eine Erklärung als Familienvorstand, Herr Prokurator. Argyle schaut zu Alistair, der bleich und gefasst neben seiner Schwester sitzt. Und nur wer die beiden schon öfter beobachtet hat, bemerkt, wie er erst ihren Blick sucht, bevor er langsam, bedeutungsvoll den Kopf schüttelt. Alistair, du hast es doch gewusst. Wir haben alles geregelt. Mutter wollte mir einen Anteil aus dem Erbe auszahlen. Ich wollte dafür... Es war eine ganz friedliche Abmachung. Wieso lügst du? Warum tust du das? Ist das die Rache dafür, dass ich Mutter von der Collins-Geschichte... Erzählen Sie doch weiter, Mr. Farallon. Ich sage überhaupt nichts mehr. Zu Ihrer Information. Peter Collins hatte eine Erbstreitigkeit gegen seinen Bruder verloren und dann behauptet, dieser habe den Prokurator bestochen. Und das sei keineswegs der erste und einzige Fall gewesen, in dem Alistair Farallon... Die Geschworenen haben sich zurückgezogen. Es ist die Zeit zwischen dem Schütteln des Bechers und dem Moment, in dem der Würfel fällt. Die kürzeste und die längste Zeit. Agonie über Stunden gedehnt. Angst um ihr Leben. Mein Leben. Nein, das darf nicht sein. Es ist schändlich. Ein Triumph des Unrechts. Und Sie scheinen sich auch noch darüber zu freuen. Der Herr schenke mir Langmut. Man rettet diese Frau vor dem Galgen und alles, was man dafür erntet, sind Vorwürfe. Erwarten Sie, dass ich jetzt außer mir bin vor Begeisterung? Was heißt das, nicht schuldig aus Mangel an Beweisen? Die halten mich für schuldig. sind sich aber nicht sicher genug, mich aufzuhängen. Wie freundlich. Das heißt, die Zweifel werden bleiben. Und wer bitte stellt schon eine Krankenschwester ein, die eine Giftmörderin sein könnte? Soll ich Ihnen vielleicht die Hände küssen aus Dankbarkeit über Ihren so erfolgreichen Einsatz? Jetzt hören Sie auf, den Sonntagsfrieden schottischer Spaziergänger zu stören. Auch für mich ist der Fall nicht abgeschlossen. Sie glauben also auch nicht, dass Kenneth seine Mutter vergiftet hat, weil sie auf seine unlauteren Machenschaften gekommen ist und ihn vielleicht enterbt hätte. Ich hatte den Eindruck, die beiden Schachspieler der Familie, Una und Alistair, haben ihn als die unbedeutendste Figur geopfert, um sich zu retten. Nachdem Major Farrelline zu viel ausgeplaudert hatte, mussten sie die Strategie ändern. Es sei denn, sein Auftritt gehörte zum Spiel. Unsinn. Der arme Hector ist harmlos. Und dann wäre ja ihre hochgeschätzte Flugapparatbauerin auch darin verwickelt. Von ihr kam doch der erste Hinweis mit den Geschäftsbüchern. Deirdre Farrelline als Mitschuldige? Nein, niemals. Was für Beweise haben Sie denn dafür, außer Ihrem Gefühl? Zum Teufel mit dieser Familie. Für mich liegt der Schlüssel zu dem Ganzen in London. Bei Griselda Murdoch, der angeblich hypochondrischen jungen Mutter. Ich werde morgen zurückfahren und sehen, wie ich an sie herankomme. Und der oder die Verbrecher hier, die uns alle an der Nase herumgeführt haben, dürfen sich weiterhin unbehelligt ihrer Freiheit erfreuen? Bleiben Sie doch einen Moment logisch, Miss Latterly. Was wollen wir denn in Edinburgh noch ausrichten? Ich habe keinen Zutritt mehr zum Haus der Farrelines. Soll ich meinen Bart ankleben und mich bei Ihnen als Gärtner bewerben? Ich weiß nicht, was Sie so erheitert. Oh, entschuldigen Sie. Ich werde auf jeden Fall noch einmal hingehen. Die sollen mir ins Gesicht sehen müssen und... Und das werden Sie tun und lächeln, lächeln. Zum Teufel mit dieser Familie. Ich verstehe nicht viel von Medizin. Welche Krankheiten können denn tatsächlich vererbt werden? Da gibt es doch... Ich gehe jetzt, ich muss einfach. Nein, wir können... Ich sagte, ich gehe. Wir gehen. Ich bin froh, dass Sie es nicht waren, junge Frau. Miss Latterly, kein Ausdruck des Bedauerns mag dem gerecht werden, was Sie erlitten haben. Aber bitte glauben Sie mir, dass es uns aufrichtig leid tut. Und soweit wir daran schuld sind, möchten wir Sie um Verzeihung bitten. Eingesperrt zu sein, das ist eine furchtbare Erfahrung. Sie sind wirklich großzügig, Miss Latterly, uns keine Vorwürfe zu machen. Unser Bruder Kenneth ist leider unpässlich. Sie werden verstehen, Miss Latterly, dass, auch wenn wir selbstverständlich nicht mehr den geringsten Verdacht gegen Sie hegen, wir dennoch für ihn den besten Verteidiger besorgen müssen. Er ist immer noch unser Bruder. Für Sie besteht ja keine Gefahr mehr. Sie können nicht noch einmal vor Gericht gestellt werden. Vielleicht erreichen wir den nächsten Freispruch aus Mangel an Beweisen. Ich wollte Miss Latterly wenigstens noch ein schönes Buch mitgeben. Aber die Druckerei ist geschlossen. Natürlich, Onkel Hector. Es ist ja auch Sonntag. Dann gehe ich morgen hin. Sie wird auch am Montag geschlossen bleiben. Es werden Arbeiten am Haus durchgeführt. Es gibt kein Gas und wir können ja nicht im Dunkeln arbeiten. Ihr hättet eben mehr Fenster einbauen müssen. Aber das ging ja nicht, wegen dem Geheimzimmer von Hamish. Ein Geheimzimmer? Ich weiß wirklich nicht, wozu er sowas gebraucht hat. Es gibt kein Geheimzimmer in der Druckerei. Onkel Hector denkt an das alte Haus, in dem Vater und er aufgewachsen sind. Mr. Monk, Sie waren, was Ihre Absichten betraf, nicht ehrlich zu uns. Aber wir müssen Ihnen trotzdem sehr, sehr dankbar sein. Sie haben nur für einen guten Zweck gelogen. Ja, wir danken Ihnen, Mr. Monk. Ich sage es noch einmal, Miss Latterly, wie sehr ich es bedauere, dass Sie in die Tragödie unserer Familie hineingezogen wurden. Ich würde es gerne ungeschehen machen, aber es steht nicht in meiner Macht. Es wird Sie nicht trösten, aber auch wir werden harten Zeiten entgegengehen. Puh, oh, ist die Pastete heiß. Warum essen Sie aber auch so? Weil es wunderbar ist, essen zu können, wann und was man will. Und weil es wunderbar ist, am Leben zu sein. Also, wozu brauchen die Ihrer Meinung nach ein Geheimzimmer? Vielleicht, um die wahre Quelle ihres Reichtums zu verstecken und gute Bücher in Ehren, aber ich glaube nicht, dass man damit so viel Geld machen kann. Womit dann? Zum Beispiel Druckerzeugnissen besonderer Art. Ah, ich verstehe schon. Das würde mich allerdings sehr wundern. Mr. Monk, ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Gefängniszelle mit einer Prostituierten geteilt. Und einem Mädchen von 10 Jahren, das mir erklärte, die feinen Herren würden es besonders gut bezahlen. Nicht zu laut, ja, Miss Letterly. Es ist mir klar, dass Sie mich verstanden haben. Pornografie. Das würde zu dieser scheinheiligen Bande passen. In 2 Stunden ist es dunkel. Dann gehe ich zur Druckerei. Wir gehen, Mr. Monk. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist zu gefährlich. Oh, da drüben gibt es heiße Limonade. Die muss ich haben. Ich dachte, ich hätte ein Licht gesehen. Es war wohl nur ein Schein von der Straße. Machen wir weiter. Ich war übrigens sehr beeindruckt von der Kunstfertigkeit, mit der Sie vorhin die Eingangstüre ohne Schlüssel geöffnet haben. Wenn Sie nicht Polizist oder Privatermittler wären, könnten Sie einen hervorragenden Einbrecher abgeben. Wir sind dem Verbrecher näher als jeder andere. Deswegen bedienen sich die anständigen Leute gerne unsere Fähigkeiten. Aber sie werden immer auf uns herabschauen. Können Sie sich vorstellen, dass etwa ein Dichter einen Angehörigen meines Berufs zum Helden seines Romans macht? Da, ich hab's gefunden. Ja. Ich glaube, wir haben soeben die Quelle des Reichtums der Familie Farrelline entdeckt. Aber wo sind die Bücher? Eine Presse, Farben, Werkzeug. Hier werden keine Bücher gedruckt, sondern das da. Banknoten, Geld. 10-Pfund-Noten. 20. Royal Bank. Clydesdale. Linen Bank. Die Bank von England. Sogar französische Scheine sind dabei. Das ist gute Arbeit. Perfekte Kopien. Der alte Hamish Farrelline. Ein Künstler wollte er sein, aber es reichte nur zum Kopisten. Das hat sein Bruder Hector gesagt. Und Una, seine Tochter, hat das Talent geerbt. Falschgeld. Und ich hatte mich innerlich schon vorbereitet, schmutzige Sachen zu finden. Das hier ist eine schmutzige Sache. Es ist ein Verbrechen, auch wenn man auf den ersten Blick kein Opfer erkennen kann. Was tun Sie denn, wenn die Hälfte Ihres Geldes auf einmal nichts mehr wert ist? Kaufen, verkaufen, sparen, das ist ein Spiel, das nur funktioniert, wenn sich alle an die Regeln halten. Wir können nicht leben als eine Ansammlung von Individuen, von denen jedes nur seinem Eigennutz nachgeht. Genau das tun aber diese feinen Herrschaften. Und sie stellen sich damit außerhalb der Gesellschaft. Was war das? Hätte ich jetzt mir denken können. Man hat uns eingesperrt. Das ist doch kein Problem bei Ihren Fertigkeiten. Haben Sie das Geräusch genau gehört? Das war das Vorlegen eines Riegels von außen. Das bedeutet? Was ich gesagt habe. Wir sind eingesperrt. Nein! Macht auf! Lass mich raus! Hören Sie auf, das hilft nichts! Ich will hier raus! Ich kann das nicht mehr ertragen! Aufmachen! Esther, beruhigen Sie sich! Ruhig, ruhig! Es ist so furchtbar, wieder eingesperrt zu sein! Ja, ja. Schon wieder das Gleiche zu erleben. Aber es ist nicht das Gleiche. Diesmal sind Sie nicht alleine. Entschuldigen Sie. Es gibt nichts zu entschuldigen. Nein. Wir dürfen nicht in Panik geraten. Es ist unangenehm. Sehr unangenehm. Am Montag ist niemand in der Druckerei. Aber am Dienstag, wenn wir Lärm machen, müssen uns die Arbeiter hören. Man verhungert nicht so schnell. Der Durst wird unangenehm sein, aber auszuhalten. Ich fürchte, das ist nicht das Problem. Der Raum hat... Ja, hat nur eine Entlüftungsklappe nach außen. Ja, die hat man verstopft. Ich verstehe. Ich bin froh, dass ich mir noch diese wunderbare Pastete gegönnt habe. Es sieht so aus, als hätten wir das Spiel verloren. Geschlossenheit war die Stärke dieses Clans und damit waren sie am Ende erfolgreich. Sie meinen, auch Hector hat mitgemacht? Na, glauben Sie etwa, das war ein Zufall? Die Äußerung mit dem Geheimzimmer und wir rennen blind drauf los hinter diesem Köder her, wie die Mäuse in die Falle. Irgendetwas müssen wir doch tun können. Ja, die sollen noch einige Zeit an uns denken. Zerstören wir ihr Allerheiligstes. Zerschlagen wir, zerlegen wir, was wir können in dieser Fälscherwerkstatt. Ja, ja, das werden wir tun. Dann haben wir wenigstens etwas erreicht. Ja, mit den Druckplatten fangen wir an. Halt! Was ist? Nein, wir sollten die Druckplatten nicht zerbrechen. Machen wir doch ein paar Fehler hinein. Ganz kleine Fehler, die Sie nicht gleich bemerken. Dann drucken Sie weiter, geben das Geld aus und irgendwann wird jemand genau hinsehen, es entdecken und vielleicht die Spur bis zur Quelle zurückverfolgen. Miss Letterly, Sie erstaunen mich. Sie sind ja perfide, rachsüchtig. Ja, und die Idee ist großartig. An die Arbeit! Ja, und das Feuer der Bosheit hat uns nicht lange gewärmt. Nehmen Sie meine Jacke. Kommt nicht in Frage. Wir teilen sie. Ich kann Ihnen dafür ein paar Quadratmeter Röcke gegen kalte Beine anbieten. Oh, entschuldigen Sie. Es gibt nichts zu entschuldigen. Was glauben Sie, wie lange können wir durchhalten bis... Diese Nacht, vielleicht. Wir sollten besser die Lampe löschen. Ja. Und warum tun Sie es nicht? Weil es schön ist, Ihr Gesicht zu sehen. Weil ich Sie jetzt küssen möchte. Sauerstoffmangel. Nicht dagegen ankämpfen. Wir müssen aber wach bleiben. Warum denn? Warum? Einfach einschlafen. Komm. Mr. Monk! Mr. Monk! Sind Sie irgendwo? Ja? Ja? Hier! Bitte schnell! Er dachte sogar, dass Sie bei einem Komplott gegen uns mitgespielt haben. Zu viel der Ehre. Nein, ich hatte gestern nur leider ein Glas über den Durst getrunken. Das mit dem Geheimzimmer ist mir just in dem Moment eingefallen und wieder entfallen. Aber in der Nacht bin ich aufgewacht mit einem ganz dummen Gefühl. Ich dachte mir plötzlich, Mr. Monk, so wie wir ihn kennen, der wird seine Nase in die Sache stecken. Und das könnte vielleicht üble Folgen haben. Also wollte ich lieber nach dem Rechten sehen. Sie kamen wirklich in letzter Minute. Ich hatte schon Angst, wir bekommen William, Mr. Monk, nicht mehr wach. Und Sie haben sich all die Jahre nie dafür interessiert, was in dem Zimmer geschieht? Immer noch misstrauisch? Immer noch Polizist? Nein, Sir. Und nennen Sie mich einen weltfremden alten Trottel. Ich habe auch nie daran gezweifelt, dass man nur mit schönen Büchern voll schöner Geschichten unser Luxusleben finanzieren kann. Ich hatte andere Sorgen. Ach ja, wenn Sie so zittern, sollten Sie jetzt einen Schluck trinken. Nein, nein, heute nicht. Nüchtern in die letzte Schlacht. Was sind wir doch für ein armseliges Bataillon, wir drei. Wir könnten singen, um uns Mut zu machen. Den Kanon von den drei blinden Mäusen. Also leider bin ich völlig unmusikalisch. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr versucht. Mary hatte eine schöne Stimme. Three blind mice. Es ist ganz einfach. Bitte. Mein Ruf in dieser Pension ist ohnehin ruiniert, seit ich die ganze Nacht weg war. Also kann ich auch singen. Ihr nochmaliger Besuch überrascht uns. Das kann ich mir denken. Mr. Monk. Wir waren immer großzügig und gastfreundlich. Hör auf damit, Una. Sie waren in Hamishs Fälscherwerkstatt. Ja, und da wollte uns jemand ersticken lassen. Aber Major Faraline hat uns gefunden und befreit. Ich hätte dir doch was in den Wein tun sollen. Una. Gut. Da Sie beide nicht wissen, was es bedeutet, für eine große Familie und ihre Tradition verantwortlich zu sein, nie verstehen werden, zu welchen Opfern man dafür gezwungen sein kann. Gehen Sie. Tun Sie, was Sie für Ihre Pflicht halten. Sie geben also zu, dass Sie Ihre Mutter getötet haben. Und Miss Letterly eine Brosche zugeschoben, um sie zu belasten. Das war meine Entscheidung, um meinen Bruder zu schützen. Wollten Sie das von uns hören? Ach, Mr. Monk. Es gibt also eine Fälscherwerkstatt. Aber was hat das mit uns zu tun? Mit dem Mord an unserer Mutter? Sie sind eine schlechte Verliererin, Mrs. McIver. Uns genügt, was wir wissen. Wir fragen uns nur, wozu dieses vollkommen sinnlose Verbrechen? Wie meinen Sie das? Ihre Mutter hat von dem Geheimzimmer überhaupt nichts gewusst. Unsinn. Sie hat es nicht gewusst. Una, du hast doch gesagt, Mutter hat es gerade entdeckt. Wenn sie aus London zurückkommt, wird sie uns alle ruinieren. Ja, natürlich. Ich war den ganzen Abend mit ihr zusammen. Sie wollte nur Griselda etwas Wichtiges, Befreiendes mitteilen. Sie wirkte nicht wie jemand, auf dem die Entscheidung lastet, die eigenen Kinder der Justiz auszuliefern. Una, bitte erkläre mir, glaubst du deiner Schwester oder dieser Frau? Mary hat es nicht gewusst. Sie hat es mir auch gesagt. Oder diesem ständig betrunkenen Wrack von einem Soldaten. Ja, Mutter war fröhlich am letzten Abend. Und sie konnte sich nicht so gut verstellen, so gut lügen wie... Oh, du armer, verblendeter Narr. Als ich das Digitalis in die Fiole füllte, habe ich zu mir selbst gesagt, ich muss die Familie retten. Aber wenn sie es nicht wusste, Una... Sie hätte uns alle ruiniert, glaub mir. Mutter ist nach London gefahren, um Griselda die Sache mit Vater zu erzählen. Griselda, mit ihrer albernen Angst um die Gesundheit ihres Nachwuchses. Sie hätte es ihrem Gatten erzählt und dann hätte es bald die ganze Stadt gewusst. Was gewusst? Vater ist an Syphilis gestorben. Was glaubst du, warum er am Ende blind und gelähmt war? Wir haben ihn im Haus behalten und die Geschichte mit dem Tropenfieber erfunden. Aber Syphilis ist erblich. Mein Gott, das heißt, wir alle könnten Griselda, du und ich kennen. Nein, das heißt es nicht. Mutter wollte Griselda erzählen, was sie mir vor kurzem anvertraut hatte. Ich bin Hamishs Tochter, aber euer Vater ist er nicht. Du bist ein Bastard, Alistair. Ihr alle. Unsere Mutter war eine Ehebrecherin und dein Vater ist dieser alte Säufer da. Möchtest du, dass das alle wissen? Könntest du damit leben? Nachdem sie wusste, was mit Hamish los war, durfte er sie nicht mehr anrühren. Ich habe sie immer geliebt, seit ich sie kenne. Ich wollte euch schützen. Verstehst du? Aber diesmal ist es dir nicht gelungen, den Blitz zu bannen. Was ist? Komm, kleiner Bruder. Ich weiß nicht. Ah, das tut weh. Wo genau sitzt der Schmerz? Die haben uns schon wieder eingesperrt. Ich fürchte, ich bin es nicht mehr gewöhnt, nüchtern zu sein. Danke. Danke, es geht schon. Man könnte meinen, Major Farrelline, Sie haben das mit Absicht getan. Sie sind in eine Kutsche gestiegen und fahren los. Ihr versteht es wirklich nicht. Eigentlich sollte ich ihn niederschießen für das, was er Mary angetan hat. Aber er ist doch immer noch mein Junge. Weit können Sie nicht kommen. Doch, zum Hafen, auf ein Schiff. Wir müssen ihnen nach. Oh, ganz ruhig. Ich dachte schon, er hat uns alle in den Graben. Ja, hier. Verdammte Röcke! Was ist passiert? Wo sind sie? Sie sind gefahren, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Hier an der Biegung ist die Deichsel gebrochen. Nur das Pferd blieb oben. Der Wagen ist ins Hafenbecken gefallen. Aber die Leute, der Mann und die Frau. Denen können sie nicht mehr helfen. Die Strömung ist stark. Heißt das, Sie haben nichts getan, um sie zu retten? Lassen Sie mich die Geschichte zu Ende erzählen, Sir. Die Dame konnte sich festhalten an der Mauer. Ich bin gleich hingerannt mit einem Tau. Aber da ist der Herr zu ihr rübergeschwommen und hat ihr den Kopf unter Wasser gedrückt, bis sie ganz still war. Dann hat er sich treiben lassen. Raus in die See. Zusammen mit ihr. Obwohl William Monk sofort ein Boot zur Bergung organisiert, werden die Leichen der Geschwister nicht gefunden. Dann müssen noch Aussagen gemacht, Dinge geregelt werden. Ich werde Deirdre Farrelline juristisch zur Seite stehen bei diesem Absturz ihrer Familie. Lassen Sie mir Ihre Karte da, Mr. Monk, falls ich mal einen guten Mann in London brauche. Und es gibt noch etwas Persönliches, Peinliches zu besprechen. Wir haben es beide immer geahnt. Warum haben wir es uns so spät eingestanden? Warum wollten wir Una McIver so lange nicht als Täterin sehen? Gut. Ich zuerst. Sie war so begierig, von meinem Einsatz im Krieg zu hören. Sie sagte, dass sie mich bewundert. Meine Vorfahren waren nur Fischer, aber ehrliche Leute. Und ich fühle mich geschmeichelt, weil eine feine Dame mich wie einen Gentleman behandelt. Tante Calandra hat mir geschrieben. Sie hat ihren Verwandtschaftsbesuch abgebrochen, um mich in London zu sehen. Ich nehme den Zug am Freitag. Ich werde noch etwas bleiben. Noch weiter in den Norden fahren, in die Highlands. Das wird mir gut tun, über einiges nachzudenken. Ich verstehe. Miss Letterly! Die Pensionswirtin. Die Besuchszeit ist zu Ende. Ja, mein Gast will sich gerade verabschieden. Dann gute Nacht. Gute Nacht, William. Wir können nicht leben als eine Ansammlung von Individuen, von denen jedes nur an seinen Nutzen denkt. Wir können noch nicht gegen unsere Zeit leben und ihre Regeln, aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns ersticken. Ich dachte nicht, an meinem letzten Tag hier noch eine Bergtour machen zu müssen. Keine Übertreibungen. Für Edinburgh gibt es nur Hügel. Und ich habe gesagt, vom Dorf müssen wir noch eine Stunde zu Fuß gehen. Gehen, ja. Aber nicht rennen. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Zu spät wofür? Für ein Wunder. Eine Katastrophe. Ich weiß es nicht. Aber das Wetter ist ideal. Sonne, leichter Wind. Ach, da sind sie. Was ist das? Das ist ein Flugapparat. Der Mann daneben ist der Konstrukteur. Und im Inneren des Vogels... Aber er wird doch nicht zulassen, dass dieser mit diesem Ding... Sie besteht darauf. Sie ist verrückt. Sie wird sich zu Tode stürzen. Mein Gott, es fliegt! Es fliegt wirklich! Hinter drei! Schnell! Ja! Das ist unglaublich! Dunkler Grund. Kriminalhörspiel von Marina Dietz. Nach dem Roman von Anne Perry. Aus dem Englischen von Walter Ahlers. Zweiter und letzter Teil. Darsteller: William Monk, Gerd Böckmann, Hester Letterly, Eva Krüll, Una McIver, Christiane Rosbach, Alistair Farrelline, Ingo Hülsmann, Kenneth Farrelline, Timothy Peach, Deirdre, Alistairs Gattin, Christine Marquiton, Major Hector Farrelline, Gunnar Möller, James Argyle, Anwalt, Jochen Striebeck, Gilfeather, Ankläger, Horst Sachtleben, ein alter Fischer, Fred Klaus, sowie Christiane Blumhoff, Gerald Karrer, Carola Oppermann, Anne Stegmann und Udo Weinberger. Ton und Technik: Wilfried Hauer und Angelika Haller. Regieassistenz: Holger Buck. Komposition: Thomas Bogenberger. Regie: Marina Dietz.